Ein letztes Beispiel. In M. Night Shyamalas Film Unbreakable von 2000 entdeckt der Protagonist David Dunn, Bruce Willis, nach einem schweren Zugunfall, den er als einziger überlebt hat, dass er unzerstörbar ist. Seine außergewöhnliche Beschaffenheit setzt er fortan zur Rettung von Menschen ein. Sein Gegenspieler ist Elijah Price, ein unter der Glasknochenkrankheit leidender Kunsthändler und Comicliebhaber, verkörpert von Samuel L. Jackson. Der Film lässt sich als eine Dekonstruktion von Superheldengeschichten lesen, in der Price als Comic-Fan den Protagonisten erschafft, dessen Antagonist er bewusst wird, um seiner eigenen Existenz einen Sinn zu geben. Sein Geheimnis? Er hat die vermeintlich zufälligen katastrophalen Unfälle, darunter auch das Zugunglück, nur verursacht, um den einen unverwundbaren Menschen zu finden, der sein Antipode sein könnte. Im klischeehaften Bösewicht-Monolog klärt Price den Helden Dunn gleich zu Beginn über sein Vorhaben auf, ohne dass Dunn zu dem Zeitpunkt weiß, dass er den erzwungenen Helden in Price inszenierter Geschichte spielen wird. Ich habe alle Formen von Comics eingehend studiert. Ich habe ein Drittel meines Lebens in Krankenhausbetten verbracht. Mir blieb nichts anderes als lesen. Comics sind das letzte Relikt, uns auf eine altertümliche Art Geschichte zu überliefern. Die Ägypter malten Bilder auf Wände. Länder auf der ganzen Welt verbreiten heute noch Wissen durch bildliche Formen weiter. Ich glaube, Comics sind eine Form der Geschichte, die jemand irgendwo gefühlt oder erlebt hat. Dann, eines Tages, sah ich einen Nachrichtenbericht über ein Zugunglück. Es gibt einen einzigen Überlebenden und er ist wie durch ein Wunder unverletzt. Ich habe etwas namens Osteogenesis imperfecta. Das ist eine genetische Störung. Mein Körper produziert ein bestimmtes Protein nicht sehr gut, dadurch haben meine Knochen eine sehr geringe Dichte und können sehr leicht brechen. Ich hatte bisher 54 Brüche in meinem Leben und ich habe die mildeste Version dieser Krankheit –